Wir machen einfach mal an. Lass dich da gar nicht vor irritieren. Den Anfang schneiden wir zu. Eigentlich schneiden wir nie was weg. Wir schneiden noch ein paar fiese Sachen dazu dann. Ja. Ja, fangen wir an. Wir haben heute, wen haben wir hier? Ich muss das einmal, warte, ich muss mir das aufschreiben. Hatte ich vergessen. Ja. Damit ich das wirklich mal. Ich habe lange gedacht, wieso nennt sich jemand Bicols? Kann das immer noch nicht Es war klar, dass aussprechen. das die erste Frage sein würde und ich will sie auch gerne umfassend erläutern, weil meine Frau mich jedes Mal damit aufzieht. Bike or SLK kommt daher, ich war vor ungefähr 5 Jahren in zwei verschiedenen Foren drin. In einem Mercedes-Forum und in einem Moto Guzzi-Forum. Beides Fahrzeuge, mit denen ich mich bewege. Und weil mir das lästig war, in den Foren einen unterschiedlichen Nickname zu haben, habe ich halt Bike or SLK gesagt. Ah, das Und macht als Sinn. ich dann mit GC anfing, war es irgendwie naheliegend, den Namen wieder zu verwenden. Wäre nicht ein Unterstrich dazwischen schön gewesen? Es Ich habe echt lange gebraucht. Also ich habe irgendwann, dich habe ich glaube ich mal irgendwann gefragt, also wieso nennt sich einer Bigolsk? Das Ja, machte mir du keinen bist ja Sinn. nicht der Einzige, der danach fragt, aber ich bin gerne Auskunftsbereiter. Ich komme damit ganz gut zurecht. Okay, die Frage war auch mal außen vor jetzt. Wir wollen einmal die Fragebogen mal durchgehen, dass man so in etwa mal weiß, mit wem man das zu tun hat. Also ich fange mal einfach an. Wie lange bist du denn so dabei? Also es geht um grob 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Also die erste Dose habe ich im November 2008 gefunden. Das heißt, die hat sogar meine Tochter gefunden, die allererste, die Zwergenrutsche. Ah. Genau. Und dann habe ich im Sommer 2009 eigentlich angefangen. So lange hast du dazwischen Pause gemacht? Ja, da war eigentlich nichts los. Und dann ist mir wieder irgendwie im Radio oder im Fernsehen wurde darüber gesprochen. Ah. Und dann gedacht, Mensch, kannst du aber wieder nochmal probieren. Und dann ging es rund. Das war noch nicht mal lange. Ja. 2009, ja, da waren schon die Fernsehberichte mehr. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte das Ganze sowieso kennengelernt, deutlich vor 2008. Mit dem, wer ist der Knabe denn hier? Glatze. Komm nicht drauf. Nicht Wiegald Boning, der andere. Ach, Troeker, ach, Bernhard Troeker, Hohecker, ah, genau. Zwergnase. Den habe ich in einem Interview gesehen und dann war das irgendwie verbuddelt. Und irgendwann habe ich mir so ein Auto-TomTom gekauft, aus völlig anderen Gründen. Und dann hat das irgendwann mal Ratter, Ratter, Ratter gemacht. Es kam eins zum anderen. Da habe ich gedacht, Mensch, kannst du damit eigentlich auch sowas ausprobieren? Und das TomTom-One, das kann. Und du kannst da wirklich die Koordinaten eingeben. Geht ja nicht bei jedem Gerät. Nee, Tom, stimmt, Tom kann das, ja. So, dann habe ich das damit halt ausprobiert. So fing das an. Und dann ist das eben eine Zeit lang verbuddelt gewesen und dann im Sommer 2009 ging es dann los. Hau nicht ganz auf den Tisch. Dann hast du wahrscheinlich ähnlich wie ich auch das Problem gehabt, dass dieses TomTom nur ab Schrittgeschwindigkeit eine Änderung der Koordinaten anzeigt. Jo. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mit 4 km/h vorwärts bewegt, kann man 100 Meter gehen und die Koordinaten bleiben gleich. Genau. Richtig. Ganz toll. Zumal ja auch die Kartendarstellung außerhalb von Straßen doch eher rudimentär ist und man wirklich viel, viel dran glauben muss, dass man in die richtige Richtung geht. Und da gibt es also einige Erfahrungen, die ich gemacht habe. Kann ich mal nachvollziehen, das habe ich echt nie gemacht. Mit dem TomTom wirklich in die Walachei gegangen bin. Da gibt es also einige. Ja, wie viele Caches hast du ganz grob, also gegründet, gefunden und auch gelegt? Gestern waren es 1130 und gelegt, ich glaube 30 jetzt. 30 oder 31. Genusskescher. Naja, wobei bei diesen 31 sind auch die drei Events dabei, also drei oder vier, also rechnen wir die mal ab. Ja, aber trotzdem, so eine Anzahl Caches in 3 Jahren, das spricht ja eher für Genusskeschen. Das ist ja. Ja, kein Vergleich mit dir, das stimmt. Naja, bei mir ist der Freitag, also einfach der es bringt, sonst würde ich da auch nicht sein. Ja, aber Also ich den wenn freien ich Tag. das mal so vergleiche mit Marco, so viel weniger ist das gar nicht, denn du bist ein Jahr länger etwa dabei, ne? Das passt ungefähr, nicht so wahr, nicht genau, aber. So ein Naja, Riesenunterschied. Buxtehude hier. Ja. Wie bist du überhaupt zu dem Hobby gekommen? Das hast du ja schon gesagt. Habe Das ich eigentlich war schon über erzählt? Fernsehen, genau. Genau, das hatten wir schon. Ja, Das meine war am Anfang wirklich mit den Kindern zusammen mal ausprobieren, wie sieht denn das aus? Und wie gesagt, Zwergenrutsche hat meine Tochter gefunden, ist ja dieses Dingens da. Und der nächste war dann der Schwarzmaler, da haben wir dann gleich das erste Mal Nano kennengelernt. Oh, clever. Ja. Ach, Nano geht auch mal. Also wenn es wirklich nur selten Ja. ist. Ja. Doch, kann man mal machen. Oder wenn man ganz ehrlich ist, so wie Dashing das ja gemacht hat, so diese Nanomania, man von vornherein weiß, du machst einen Cache, wo nur Nanos zu finden sind. Das ist, der hat ja ein Multiband. Ja, wobei der ja auch noch sogar dann witzig gemacht der war, ja, war, der ist witzig mit einer netten Beschreibung und die waren auch alle findbar. Das fand ja. ich sogar, das ja, ja. fand ich okay, ja. Und da hatte ich ein Problem mit dem. Ne? Abwechslungsreich, der hat ja nur eine einzige Standard-Nanodose verwendet ja. und der Rest war ja alles irgendwie Eigenbau oder. Nee, den fand ich auch absolut. Ja. Der hat mich ich hatte mal ein Problem damit. Die Kapsel, die ja in so an einem Nylonfaden in so einem Baumhöhle hing, die war eingefroren, als ich es ging nicht. Ja, Thema Events. Events hast du schon besucht, weiß ich. Wie oft warst du schon da? Ich habe gar nicht zusammengezählt. So viel waren das nicht. Unsere eigenen, die wir gemacht haben, logisch. Was ging ja bei dir los? Und drei, die Dashing gemacht hat, aber ich bin nicht so ein Eventgänger. Und die Frage nach den Mega-Events, die erübrigt sich. Wollte ich gerade sagen, hat sich das ja. Nicht. Nee, würde ich auch nicht machen. Also, ich bin nicht so ein Mensch, der sich in großen Mengen da wohlfühlt. Ja, das wäre die nächste Frage nämlich gewesen. Und gar nicht mal Lust, so ein Ding anzugucken. Also, ich meine, da geht es mir wie dir. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das aber Kuriose, ich habe Cachen angefangen exakt an dem Tag, als hier in Buxtehude das Mega-Event war im Brauhaus. Ich wusste es nicht, aber es war Zufall. Das war kein Mega. War kein Mega? Nee. Mega fängt mit 500 Leuten an. Da ist das Brauhaus. Dann ist das Brauhaus, so klar. Okay, das Event. Nee. Ich glaube nicht. Ja, es war schon ein recht großes Event für Buxtehuder Verhältnisse, aber es war längst nicht mega. Na gut, okay. Wie hast du die Koordinaten deines ersten versteckten Caches ermittelt? Mit dem TomTom. Also wobei die Final-Koordinate natürlich relativ leicht zu finden ist. Wie kann man ermitteln mit dem TomTom? Ja, also, du kannst zum Beispiel, je nachdem welches Gerät du hast, kannst du zum Beispiel diese Notruf-Menü-Seite aufrufen. Ja. Und kannst dir da anzeigen lassen, in welchem Ort du bist, welche Straße du bist, und da stehen auch Koordinaten drunter. Ja. Ach, man lernt nie aus, habe ich noch nie gesehen. Also, ja. Dann kann man das natürlich noch ein bisschen, so war es für mich natürlich relativ leicht, weil mein erster Cache ja nun eher in der Homezone ist, das auch mit Google Earth abzugleichen. Wobei Google Earth gefährlich ja, ist, habe ich jetzt gerade erwähnt. An manchen Stellen dürfen. Sind das ein paar hundert Meter daneben und so. Gut, so viel nicht, ja. es waren zehn ja, Meter. Ja, aber es soll wohl manchmal bis zu 100 Metern gehen, also das soll wohl ganz extrem manchmal sein, ja. Ja, Google Earth ist da gefährlich, ja. Was benutzt du denn sonst noch für Internetseiten, außer GC.com? Also zum Thema Geocaching jetzt, irgendwelche Foren, Blogs? Eigentlich nur die Sachen, die mir so weitergeleitet werden, gucke ich mal rein. Hin und wieder mal GC Fresh, aber das, was Marco mir so hin und wieder mal rüberschickt, da gucke ich da mal rein. Aber ist nicht so, dass ich jetzt regelmäßig da diverse Foren abklappe. Passiert bei GC Fresh überhaupt noch was? Nein. Da war jetzt doch lange nichts, oder? Nein, da war auch nichts. Also im RSS-Reader habe ich den noch, aber da habe ich echt lange nichts gesehen. Ja, auch da ist ja wieder das Thema, es kommen ja immer nur die üblichen Verdächtigen, die da dann die Kommentare schreiben. Und ja, Blogs sind irgendwie in meinen Augen so im Moment auch ein bisschen durch. Einfach durch Google Plus und Twitter haben sich Blogs irgendwie so ein bisschen, da gibt es nur noch ein paar wenige, wo sich's richtig lohnt. Also irgendwie ist der Spaß so ein bisschen vorbei daran, zumindest bei mir. Ja, selbst die Dosenfischer kriegen nicht mehr viel Kommentare, wenn sie was schreiben, und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, dann haben wir die nächste Frage, ist dann eigentlich auch schon fast durch, ne? Die Konkurrenzplattform? Ja, kennst du die überhaupt? Ja, Open Caching. Ich habe ganz zu Anfang auch mal da reingeguckt. Ich habe auch mal bei geocaching.de mal geguckt, was also furchtbar ist. Ach, das ist diese, ja, das ist ja nur so eine Art Infoseite. Ja, du kannst da auch Seiten öffnen, wenn sie sich dann öffnen, also Karten öffnen. Das war für mich alles weit weg. Open Caching habe ich nur einen mal gemerkt, dass der also überhaupt nur da gelistet ist. Das war die klappt nicht unter der Bahn. Hat mich nicht weiter interessiert. Ich bin irgendwie von vornherein bei GC gelandet. Woher soll ein Terra Caching, Open Caching kommen, sagte vermutlich dann. Ja, schon gehört. Dabei hat Open Caching auch Vorteile. Also du kannst da ganz bequem, hier in Buxtehude haben wir Verhältnisse, wenn ein Geocache rauskommt, nach 20 Minuten ist der FDF durch beim Tradi, spätestens. Bei Open Caching kannst du nach 3 Tagen hingehen und machst den ersten Platz. Ja. Nach 3 Jahren kannst du auch noch hingehen und machst den ersten Platz. Oh, sorry, ich wollte ja nicht Bashing machen, aber es ist wirklich, nicht so, ja, Open Caching ist. Ich meine das gar nicht nur böse, das ist manchmal wirklich angenehm. Du siehst, da kommt ein Cache raus, du kommst am nächsten Tag da zufällig lang in der Ecke, ja, dann guckst du mal nach und bist wirklich noch ganz bequem erst. Mhm. Also, Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich habe dazu viel. Die OC-Onlys, also Open Caching Only, waren von der Qualität her alle. Nee, sorry, also das hat sowas von Manzi. Da sind wir jetzt auch durch Zufall an Nordsee auf einen gestoßen, weil ich direkt davor stand. Ich denke, das kennst du doch, diesen Button da. Mach dieses komische App mal an, tatsächlich ist Manzi. Dann habe ich ihn dann auch, wie nennt man das nochmal? Kennst du die überhaupt, Manzi? Nee. Das ist sowas, im Prinzip versuchen sie so eine Art Geocaching nachzubauen, wo es keine Dose gibt, sondern wo am Ende so ein QR-Code ist. Aha. Es gibt aber noch keine Multis oder irgendwas, es gibt einfach nur die Möglichkeit, irgendwo, du kannst so eine Rolle in Manzis da machen, die pappst du irgendwo an der Wand und dann kannst du mit deinem Smartphone hingehen und so abscannen. Und was ist dann jetzt die Kunst dabei? Also du musst dann das entschlüsselte... Nee, die Kunst ist, das Ding zu finden. Kunst ist sowieso die Frage, was daran Kunst ist. Kommt ja, okay, wie er versteckt ist. Also ich habe zum Beispiel auch zwei im Bundeswehrgelände versteckt. Da musst du schon ein bisschen nachsuchen. Ja, okay. Und dann musst du sie abscannen. Aber im Prinzip ist es natürlich sehr eng verwandt mit dem Cachen. Du hast aber keine Dose. Hm. Ja, aber was ist dann verschlüsselt in dem... Ein QR-Code ist ein Link zum Cache. Das ist eine App. Du musst das über eine App scannen, die auch gleichzeitig guckt, wo du bist. Okay, ja. Gut, wenn du den jetzt scannst und die dazu passende Koordinate gerade hast, dann hast du den sozusagen automatisch aufgelaufen. Genau. In Himburgsrude gibt es inzwischen auch die erste Runde. Ich habe nicht gezählt, aber so 10 Stück sind das bestimmt. Ich habe ja einen gelegt. Ich habe in Hamburg den ersten in Buxtehude gelegt. Ja, Buxi fand das ganz interessant, was du in der Wurmsdorf gemacht hast und hat dann hier gleich losgelegt. Stimmt, ausgelegt. Hatte ich gesehen. Ich glaube, von ihm habe ich auch einen in der Wurmsdorf gescannt. Also, das kann durchaus auch noch interessant werden. Also ich habe mir überlegt, meinen ersten, den will ich hier in ein Telefonbuch kleben. Koordinate sind natürlich schnell zu ermitteln, welche Seite. Wenn du noch eine Telefonzelle mit einem Telefonbuch findest. Also ich habe einen Cache in Nürnberg gemacht, das war eine Rarität. Zur Not haben wir hier die Tauschbücher dabei. Ja, da gibt es übrigens ein Pendant dazu mit einem Cache drin in Bad Zwischenahn. Da steht auch so eine Telefonzelle als Tauschbücherei. Oben links ist das Buch, ist ein Cache. Hier ist auch irgendwo eine, da ist das in der Filmdose, glaube ich, drin. Ne? Irgendwo im Film. Ich finde ja auch hier in der Umgebung. Also die Dinger gibt es öfter, ja. Ist auch eine gute Idee, das zu kombinieren. Warum nicht? Wie wird es bei dir denn überhaupt so weitergehen? Mehr, weniger, gleich viel cachen? Wie geht da so im Moment die Richtung? Also im Moment ist ein bisschen abgeflaut. Also nach der 1000 war jetzt so ein bisschen Tal der Tränen. Also jetzt halte ich mich im Moment damit hoch, irgendwann endlich mal die Matrix voll zu kriegen. Das ist so ein bisschen der treibende Faktor. Und da gucke ich jetzt mal so und warte darauf, dass wir endlich mal nach Buchholz fahren. Da sind noch welche. Ja, da ist einer, den ich noch nicht habe. Eine ganz blöde Kombination, die eigentlich völlig banal ist. 3,5 habe ich noch nicht. Also ich weiß nicht mal welche, aber mir fehlen ein oder zwei und die fehlen mir auch seit 7 Jahren. Ich glaube auch, dass das nicht so einfach ist. In diesem Leben. Ich habe auch nie jetzt darauf geachtet. Also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich da also schon relativ weit bin. Ja. Ich war irgendwo an die 70 ran. Und habe gedacht, Mensch, jetzt kannst du mal gucken, was fehlt dir noch? Und dann habe ich einfach mal gezielt geguckt, wo sind denn welche? Mm-hmm. So, und jetzt weiß ich, wo ich irgendwann mal hin muss. Auf welchen Weg hast du dir denn rausgepickt? Also ich weiß ja, dass du kein GSAK nutzt. Ich habe Buxtehude, 100 Kilometer im Umkreis und dann D angeklickt in der Liste. Und dann sortiert er nach D. Und dann durchgescrollt. Also, klar, so geht's auch. Okay. Kein GSAK. Was hältst du von Wettbewerben? Cachathon und ähnliches? Überflüssig. Finde ich, für mich. Mag ja Leute geben, denen das Spaß macht, aber nö. Ja. Ich bin kein Fan von Kämpfen gegeneinander, muss nicht sein. Ja, gib mir ihn. Also, das ist was mich auch mal sehr interessiert bei den Gästen, weil ich bei sowas fragt man sich auch irgendwann mal, der fragt sich selber, bin ich eigentlich der Einzige, der da Scheiße auf gut Deutsch anfindet, oder geht das auch anderen so? Weil manche, wenn du das irgendwo schreibst, dann wirst du gleich geprügelt und. Oh. Aber ich finde es auch, ich weiß nicht, für mich passt das auch in dieses Hobby irgendwie nicht wirklich rein. Also weiß ich nicht, kann ich. Da passt zum Beispiel dieses Manzi gut. Das ist schon so aufgebaut, da kriegst du auch wenn du einen scannst, 5 Punkte, wenn du einen versteckst, 5 Punkte, wenn einer von dir versteckt gefunden wird, kriegst du irgendwelche Punkte. Da gibt es so verschiedene Level und also das ist schon so richtig aufgebaut, da geht's um Punkte machen. Deswegen finde ich dieses Manzi gar nicht so schlecht. Vielleicht trennt das auch so ein bisschen. Ja. Die Welten, ohne es so gerade böse zu meinen, aber dann können die wirklich geil auf solche Wettbewerbe sind, das eine nutzen und die Cacher bleiben hier oder so. In der Art wäre ja nicht schlecht. Mal sehen, ob das kommt. Hast du schon mal Probleme wegen Cachen gehabt mit Jäger, Förster oder Polizei oder sowas? Probleme nicht, aber Kontakt mit, zweimal mit Polizei und einmal mit einem Jäger. Alle drei Male völlig problemlos eigentlich. Allerdings muss ich sagen, ich war auch sehr früh dran. Ich war nämlich der Zweite auf der Runde von Asko. Die Waldrunde. Die ganzen FTFs hat ja damals, Benny Glitter gemacht, hier die Gop-Crew gemacht. Und ich bin an dem Samstagmorgen um 6 aufgestanden, war mir sicher, ich bin der Erste. Meine Frau hat mich für verrückt erklärt, Samstagmorgens um 6 aufzustehen. Ja, und dann bin ich da also die Runde gegangen und habe dann noch zwei Leute getroffen mit so ganz furchtbar wilden Hunden. Ein paar mit ganz furchtbar unflätig, unmöglichen Hunden. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Ja, und mit denen standen wir gerade an einem Hochsitz. Da kam dann der Jagdpächter oder der Owner dieses Geländes vorbei und fragte dann. Und die beiden haben dann rumgedruckst und ich habe dann gesagt, was wir machen. Und er sagte dann, ja, solange sie auf den Wegen bleiben, das ist ja alles halb so wild. Ja. Ich habe dann Asko informiert, als ich zu Hause war, habe ich ihn angerufen und gesagt, der Jäger war da und nachmittags war dann schon Stress, weil natürlich im Laufe eines Samstags dann so. Ja, natürlich, alle da durch. Aber der Jägerstand war auch sehr ungeschickt. Ist natürlich eigentlich nachvollziehbar, dass es da gleich Alarm gibt. Da wurden halt ein Dutzend Caches in der Nacht von Freitag auf Samstag veröffentlicht. Mhm. Und natürlich ist am Samstag da die Hölle los. Die Hölle los, genau, ja. Freitagnacht schon die ersten, das ist ja, und Polizei bin ich einmal hier in Buxtehude. Das war an dem Tag, nachdem hier im Westmoor dieses Gehöft gebrannt hat. Ja, ah, okay. So, da bin ich da, hab da an der Brücke angehalten, wollte dann das Döschen da machen. Hab den Einstieg nicht gefunden und bin zum Auto zurück und da kam Polizei dann. Offensichtlich müssen also Anwohner, die hier da am Westmoor wohnen, gesagt haben, da ist jemand reingefahren und der ist nicht wieder rausgekommen. Ja, okay. Okay, kann man war völlig in Ordnung. Ja. Ich musste meinen Ausweis zeigen und damit war die Sache erledigt. Ja, das andere Mal war mit Razi zusammen, als wir Dashings Burg gefunden haben. Das hat Razi aber, glaube ich, schon erzählt, wo wir dann so noch gefragt wurden, ob wir irgendeinen Typen gesehen hätten. Was? Ja. Wie lockst du Caches, die dir nicht gefallen haben? Ach, das kommt drauf an, da gibt es mehrere Storys. Das kommt auch auf die Leute an. Wenn die mir die unbekannt sind, dann versuche ich einigermaßen höflich zu sagen, dass das nicht ganz das war, was ich mir so vorstelle. Wenn es dann zu schlimm ist, dann sage ich das auch. Also ich habe mal einen so in einem Müllhaufen da mehr oder weniger vorgefunden. Da habe ich dann auch geschrieben, man muss nicht alles machen, was man machen kann. Und ich habe mich ja nun auch schon mal mit jemandem richtig in die Klappen gekriegt, wegen des Umgangs im Internet. Oder bist du nicht der Erste? Ja, das... nee, das... doch, ich sage schon, wenn ich was nicht so gut finde. Mhm. Was machst du, wenn deine eigenen mal kritisiert werden? Naja, wer geht, muss auch nehmen können, ne? Ja, das sage ich auch immer, aber trotzdem kann ich es nicht. Das kommt auf die Art an, wie kritisiert wird. Wenn jemand also einfach nur unflätig wird, wie es dann einmal vorgekommen ist, eine Zeit lang mit einer bestimmten Person, dann reagiere ich auch empfindlich. Und ich war damals echt kurz davor, den ganzen Scheiß hinzuschmeißen und zu sagen, ihr könnt mich alle mal. Hab's dann nicht gemacht, lag letztendlich auch daran, dass es eine Menge Leute gab, die da auch meiner Meinung waren. Ihr habt hier sowieso eine unruhige Ecke in der Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile ist das unruhig. Ja, also jetzt, in letzter Zeit habe ich auch nicht mehr viel gehört, aber war eine Zeit lang, wo ich auch mal gedacht habe, hey, was ist denn jetzt wieder los da? Da gibt es so ein paar Personen, die sind einfach nervig. Stimmt, die kenne ich auch. Der eine ist noch immer beleidigt, dass ich einen Lock gelöscht habe. Ich glaube, wir reden vom selben. Schreibt bei mir bei einem Cache, wo ich schon zugeschrieben habe, Lost Place, und da waren auch so die Grundmauern noch zu sehen, da beschwerte er sich über den Müll als Not. Dann habe ich das Ding gelöscht und habe gesagt, entweder du schreibst ein DNF, dann kannst du da reinschreiben, was du willst, oder du schreibst ein Found, dann kannst du reinschreiben, was du willst, aber Not, das kannst du in einem Forum posten. Da kam dann immer eine Mail hinterher, und dass ich ja sonst immer so und ich das ja gerade ertragen müsste und mit seiner Frau hatte ich dann auch schon mal versucht, irgendwie so eine Tonart zu finden, dass man sich mal einig wird, weil dieser eine, es gibt ja den berühmten Cache, der da auf der Bahnschiene schon fast lag, 5 Meter neben vorbeifahrenden Metronom. Schäden vom Selben. Ja. Ach ja, das fand ich alles. Aber auch solche muss es geben. Und von daher. Ich hab denen dann irgendwann den Wind aus den Segeln genommen, beiden. Bei unserem letzten Event bin ich auf die beiden zugegangen und habe gesagt, nichts für ungut. Für mich ist die Sache jetzt erledigt. Da konnten sie nicht mit um, da waren sie ganz erstaunt. Ich weiß gar nicht, ob ich die erkennen würde. Also ich antworte den Leuten immer und also ich sag mal, ich habe natürlich auch den großen Vorteil, dass ich mit fast 1,90 und 110 Kilo sich die Leute gut überlegen, was sie zu mir sagen, wenn sie mich live sehen. Auf das Niveau würde ich gar nicht. Nein, das meine ich damit gar nicht. Ich würde da nie einem was tun, aber ich brauche es doch gar nicht. Ja. Also die lassen mich da ganz freiwillig in Ruhe. Ich weiß auch gar nicht, was er von mir wollte. Ich habe vorher nichts mit ihnen gehabt. Ich kenne die ja kaum. Mein Gott, soll so machen, was sie wollen. Und ich habe mich auch nie aufgeregt über irgendwelche Volkshochschulkurse. Und ach, Mann, wir lassen ja die Namen raus. Das haben wir ja gesagt. Das ist schon, weiß keiner, wovon wir sprechen. Wir machen lieber weiter. Du bist dran. Was hältst du von Telefonjokern? Ach, ich finde die gut. Eigentlich gehört das zum Spiel dazu. Das ist, man kann darüber reden, wie man will. Frage der Ehre, ob man die benutzt oder nicht. Das für die Ehre, auch mit Ehre. Das ist, total, ja, ich sag ja, ich finde die trotzdem gut. Wenn du nämlich mitten im Wald stehst und einfach Blackout hast oder Brett vorm Kopf hast und du weißt jemanden, der es gelöst hat, dann rufst du den halt an. Und ich finde es gut. Und mir macht es auch Spaß, als Telefonjoker zu dienen. Ich finde das immer wieder gut, wenn mich immer anruft und sagt. Also ich fahre es im Moment ein bisschen zurück mittlerweile. Ich versuche es nur noch bei Cash zu machen, die ich so scheiße finde, dass ich keine Lust habe, ein zweites Mal hinzufahren, auf gut Deutsch gesagt. Also wenn es ein richtig guter Cash ist, versuche ich es mittlerweile echt zu lassen, fahre nach Hause, dann schreibe ich lieber einen an. Aber ich will es mir selber antun, ein zweites Mal hinzufahren, so meine ich das. Also, ja, okay, das ist also Sache, ich bin da so interveniert. Ich bin nicht so wie der eine unserer lieben Freunde, netter Mensch, der aber bei jeder Gelegenheit gleich das Telefon zückt. Wir kennen den ja alle. Ja, das ist zu schnell dann, ja, okay. Also was mich manchmal irritiert, ist, dass die Leute dann, also, dass ich einen Anruf habe ich auch. Also wirklich, wenn dann ist da so ein Cash, wo wir keine Lust haben, nochmal hinzufahren und dann, ach scheiße, rufe ich einen an. Aber was mich manchmal echt irritiert, was ich selber, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt mal gemacht habe, aber mir vorher schon einen Telefonjoker zu sichern, was ist sowas auch? Das fand ich echt, nicht gemacht. Also das fand ich nicht schlimm, sondern irgendwie nur. Wir haben in der Dienstagsrunde irgendwann mal gesagt, ja, wir wissen, wen wir anrufen müssen oder können. Mhm. So, ja, das schon. Aber dass man vorher denjenigen anruft und sagt, pass mal auf, halt dich mal bereit. Nee, das mache ich nicht. Ja, also das habe ich auch schon. Ich verurteile das auch gar nicht. Also da bei Telefonnummer bin ich völlig offen. Und wenn einer sofort anruft, habe ich da auch kein Problem. Ja. Also wenn mich auch einer anschreibt wegen irgendwas, der kriegt von mir alle Informationen, die er will, weil das muss er mit sich selbst ausmachen, wie er die nutzt. Aber das fand ich schon komisch. Also so gut, vorher sich einzusorgen. Der Telefonjoker im klassischen Sinne, so siehe, wer wird Millionär, ist ja so belegt, dass man vorher jemanden benimmt. Ja, klar. Insofern, ja, hast du recht, aber das mache ich nicht. Okay. Aber es ist schon ganz gut, wenn man einen hat. Ja, also, keine Frage. Was hältst du von den Challenges? Ja. Du hast, glaube ich, eine gemacht. Ich habe eine mal gemacht. Ich wollte es ja nun nicht ganz blind sterben und blöd sterben. Ich bin nach Stade gefahren, habe mich dann auch beinahe von der Polizei erwischen lassen, weil ich mit dem Motorrad durch die Fußgängerzone geeiert bin, auf 200 Meter. Prompt in dem Moment kommt da ein Polizeiauto. War das die Challenge? War da die Challenge geworden, genau. Nein, das war diese blöde Kanone da vor dem Tourist-Info, wo man sich draufhocken musste. Die Challenge war eigentlich, dieses Foto zu bekommen, wie man da eben auf dieser Kanone sitzt, was in Motorradklamotten sowieso schon affig aussieht. Ich habe aus der ganzen Sache dann ein Kunstwerk gemacht, in dem ich nämlich die rote Guzzi neben diese rot lackierte Kanone gestellt habe und einfach nur umgestiegen bin. Und diese Story, die habe ich dann tatsächlich auch diesem netten jungen Paar, die dann das Foto machen durften, erläutert. Habe gesagt, also ich habe ein paar Kumpels und wir haben also jetzt so ein internes Spiel. Wir steigen immer um vom Motorrad auf irgendwas anderes. Mal auf ein Pferd, mal auf ein Klettergestell. Und diesmal, ich sehe hier die Kanone, eigentlich ideal, um umzusteigen. Machen Sie mal ein Foto von mir. Haben die gemacht, haben die auch geglaubt. Aber ansonsten finde ich, also einmal habe ich es jetzt gemacht, ich finde es doof. Anders vielleicht diese Global Challenges. Da gibt es ja tatsächlich so ein paar Sachen, so wie Zito Challenge. Diese Global Challenges, da kriegst du dann weltweite Aufgaben. Und wenn du nachweisen kannst, dass du bestimmte Sachen weltweit gemacht hast, zum Beispiel eben 10 Kilo Müll gesammelt oder so, dann darfst du dir so einen Punkt abholen. Wims gefällt, aber das Ganze hat dann wenigstens einen Nutzen. Also interessant zu hören, ich gestehe, ich habe das bis jetzt. Ja, wenn du auf die Challenge-Seite gehst, dann siehst du das da. Ja, okay, das ist für mich. Ansonsten finde ich die Dinger blöd. Teufel und Satan, die Pest. Also im Rahmen dieser Kanonen-Challenge kann ich noch ergänzen, das ist auch für andere Mitspieler teilweise ganz lustig. Wir haben zum Beispiel in der Dropbox einen gemeinsamen Ordner. Und in diesem Ordner tauchte dieses Bild von Walker SLK auf der Kanone auf. Und ich habe halt nichts ahnend diese Dropbox aufgemacht, weil ich auf der Suche nach einem anderen Bild war und sehe halt Carsten in Lederkleidung auf einer Kanone sitzen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also ich habe gestutzt. Im Prinzip finde ich das ja ganz witzig, aber ich frage mich immer, was das beim Cachen zu suchen hat. Ja. Der Zusammenhang geht an mir vorbei. Also da haben sie die Logbedingungen abgeschafft, genau weil die damals in der Richtung übertrieben wurden. Und führen genau den Scheiß jetzt wieder ein und eröffnen das Ganze auch noch mit diesem Kiss the Frog. Wo ich dachte, jetzt haben sie völlig einen am Zaun. Also auch da wieder, jeder soll doch das Tool oder diese Möglichkeiten nutzen, wie er will. Wenn es Leute gibt, die daran eben ihre Freude haben, lass sie doch. Na, die Aufregung fing an, mit, dass sie es überhaupt wieder einführen, nachdem sie es eigentlich ja weggemacht hatten. Und der richtige Knall kam, als die Leute gemerkt haben, dass die Dinger als Pfund zählen. Ja. Da waren natürlich, die Zahlen sind ja unwichtig, das wissen wir ja, aber da waren einige. Da hättest du ja in einem Jahr 10.000 Rounds machen können. Ja. Hättest du nur 10.000 Pressure küssen müssen. Was hältst du von T5 an? Also Klettern, Tauchen und ähnliches. Das nach gestern, ne? Wieso? Also T5er finde ich klasse. Ich muss allerdings zugeben, alles, was mit Klettern zu tun hat, ist mir persönlich nicht so ein Ding. Ich erinnere mich. Aber du hast immer eine alte Steine mitgemacht. Alte Steine habe ich mitgemacht, aber da war ja auch eine Leiter im Spiel. Ich glaube, am Seil wäre ich da nicht angegangen. Du wirkst oben auch nicht mehr so richtig. Richtig, muss es gestehen, ich mich nicht. Du wirkst etwas nervös. Genau. Ja gut, das war aber auch aber schon. T5 als Beispiel finde ich toll. Also ich habe ein paar mit dem Boot gemacht zum Beispiel. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und endlich mal einer, der bei T5 nicht immer gleich an Klettern denkt. Da bin ich ja schon dankbar. Es gibt ja so schöne Sachen. T5. Ja, aber die meisten wirklich T5 klettern. Ich verstehe auch nicht, wie die das geschafft haben, das durchzusetzen. Das war für mich nie Klettern. T5 heißt ein Hilfsmittel. Mhm. Ich ärgere mich offen gesagt über Caches. Bei Tradis lese ich mir den Text vorher nicht durch. Mhm. Komm irgendwo hin und dann steht da, du brauchst, was weiß ich nicht, irgendwas, was du normal nicht mit hast. Mhm. Imbusschlüssel habe ich nicht unbedingt mit. Dann ist das ein T5. Tut mir leid, das klingt vielleicht blöd. Gemäß Regeln ist das aber leidig, aber bei 5ern gucke ich nach im Text vorher. Es passt nur dann nicht so ganz in die Logik oder in die. Ja, in diese deutsche selbst erfundene Logik. Genau, das ist es. Naja, von 1 bis 4,5 ist eine Steigerung und 5 ist dann was anderes. Ja, dann, aber es ist eigentlich auch keine Steigerung. 5 heißt ganz klar laut Regeln Hilfsmittel. Ich weiß nicht, wie die das immer alle umbiegen. Da gab es früher eigentlich gerade eine Diskussion drüber. 5 ist immer Hilfsmittel. Das ist einfach so. Weil bei manchen Kletter-Caches, sorry, aber das sind sonst auch 1-1er. Selbst mit unserer Leiter ist es ein 1-1er dann. Ja. Aber gut, das ist, naja. Aber immerhin einer, der sie mag. Was hältst du von Lockbedingungen? Na gut, das ist eigentlich schon, hatten wir auch schon. Das ist ja so Richtung Challenge. Ach, das. Also ich finde, ich sehe das auch nicht so dogmatisch. Wenn irgendjemand daraus einen Spaß macht, wenn das Ganze dann für alle irgendwie eine Bereicherung ist, finde ich das ganz nett. Also hier die Walddusche. Ich wusste, dass das Beispiel kommt. Das war, aber kennt jeder, ich sehe es genauso wie du. Das macht Spaß, ist lustig. Das wäre für mich völlig absurd, die Walddusche ohne Bild zu machen. Ja. Ich finde auch, das reicht doch der gesunde Mensch, aber es hat ja nicht gereicht, deswegen haben sie die abgeschafft. Also. Aber ansonsten irgendwelche anderen bescheuerten Lockbedingungen? Ja, wir hatten hier in Winsen, glaube ich, mal eine, wo man sich braun anmalen sollte und Obama rufen oder irgend sowas. Ja, nee, da hakt es dann aus, da muss ich dann auch nicht mitmachen. Das stimmt. Was hältst du von der Idee, einen Verein oder eine andere Form von Ansprechpartnern zu gründen für die Cacher? Gar nichts. Nur sonst wäre es jetzt auch rausgeflogen. Das ist meine Frage. Wenn da mal einer sagt, finde ich gut, der fliegt hier gleich aus der Terrassentür, ohne dass wir noch mal eine Diskussion haben. Aber das ist auch was. Deswegen, das ist es zum Beispiel, wir sprachen ja vorhin schon mal über das Konzept, warum wir das gemacht haben. Das ist eine Frage, wo mich die Antworten echt interessieren. Weil es laufen da so diese drei heiligen Könige rum, du wirst sie gar nicht kennen, die aber so ein bisschen verkünden wollen, sie wollen mal so ein bisschen die Sprecher werden und dafür die Kescher unter einen Hut kriegen. Und ich habe immer gesagt, Ihr kriegt nicht mal 10 Mann zusammen, die das mitmachen. Der Hut muss erstmal passen. Ja. Dafür sind wir alle viel zu individuell. Du wirst nie und nimmer die Bandbreite, die wir als Kescher-Gemeinde, sag ich jetzt mal, abdecken, unter einen Hut bekommen. Ja. Das interessiert den Familienvater mit 3 kleinen Kindern, der einfach Freude daran hat, irgendwo unterm Baum ein Plastikdöschen mit ein paar Püppchen zu finden. Das interessiert den, dass wenn der Sprecher über irgendwelche T5er am Seil oder sonst was redet. Ja. Banane, macht nichts. Sehe ich auch so. Ich sehe auch eigentlich überhaupt keine echte Community. Das ist so ein grober Zusammenschluss, aber... Es ist ja auch viel schöner, wenn sich Leute zusammenfinden, weil sie gemeinsam Spaß haben oder weil sie sich kennengelernt haben und festgestellt haben, sie haben eine gewisse Affinität. Und das passt zusammen, ja. Dann ist das eine tolle Sache und ich finde das eine irre Bereicherung. Meine Dienstagsrunde ist der beste Beweis dafür, dass sowas funktionieren kann. Muss man mal zusagen. Ihr geht immer dienstags mit wie viel? 4 bis 5 Leute. Maximal 5. Wir sind 5. Hm. Und, 5 Erwachsene gehen Tupperdosen. Genau, Das hört sich auch mal so geil an. 5 Leute gehen Tupperdosen im Wald. Ja, das Ganze natürlich immer abends. Das heißt meistens dunkel. Jetzt bei der Jahreszeit sowieso. Da fangen wir schon im Dunkeln an zu suchen. Und machen aber ganz normale Caches. Hm. So, das heißt natürlich teilweise mit großer Vorsicht, wenn es dann irgendwo in der Nähe von Häusern ist, dass man da jetzt nicht eben muss man die Fenster leuchten. Ja, das ist recht nicht. Aber so im Wald, wo man sich dann mit der großen Lampe austoben kann, macht das dann auch schon mal Spaß. Mhm. Also für mich hat das angefangen mit dem Goldkäfer. Als Marco dann mal fragte, Mensch, willst du mitkommen? Wir wollen Goldkäfer machen. Was war dieses Mistding, wo das am Ende ein Mystery war, den ich wieder nicht begriffen habe? Genau, diese Mystery habe ich gelöst und damit hatte ich mir so die Eintrittskarte, glaube ich. Mystery-Lösungen sind immer gut als Eintrittskarte, das kann ich durchaus bestätigen. Ja, ich habe einige Zeit die Mittagspause mal genutzt, um Mysteries zu lösen. Ja. Gut, also mit den Regeln, das können wir, da brauchen wir nicht fragen, wir haben vom Verein schon erzählt. Was meinst du, dass das, wie das mit Lost Places weitergeht? Meinst du, die überleben? Kommt drauf an. Manche ja, man hat das jetzt ja wieder erlebt hier in Rücke. Schade eigentlich, dass er so schnell dann zugemacht werden musste und besonders schade, dass er binnen einer Woche eigentlich schon von unseren lieben, netten Mitcachern so verwüstet war. Warum ist der denn überhaupt dicht gemacht? Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Da ist doch, das Haus steht doch noch, wir sind letzt vorbeigefahren. Ich dachte, das wäre abgerissen jetzt. Oder? Naja, ich weiß das nicht, weswegen. Aber der Cache wird massiv gelitten haben. Also wir hatten ja... Aber da ist aber auch selbst Schuld mit dran. Also so wie die Verstecke waren, sorry, aber das war nicht lösbar, ohne einen anzurufen. Echt. Also, ja, im Anrufen ist ja gut, aber wenn ich dann tatsächlich so, wie wir es vorgefunden haben. Wir waren ja einmal da und waren zweites Mal eine Woche später da. Und da war bereits die Eingangstür beschädigt, das Schloss funktionierte nicht mehr. All diese Dinge, die eigentlich, wenn man nur die Community betrachtet, selbstverständlich sein müssten, dass das am Leben bleibt, dass es funktioniert. Also man kann jetzt ein bisschen spoilern, da der Cache inzwischen im Archiv ist. Ja. Man hat eine Startkoordinate außerhalb des Hauses gehabt und hat dort den Haustürschlüssel vorgefunden. Ja, genau. Und ist mit diesem Kassen. Haustürschlüssel dann halt losgelaufen und ist wirklich durch die normale Eingangstür mit dem Schlüssel passend einfach reingegangen, so wie man das üblicherweise zu Hause auch tut. Und irgendjemand hat als wir nach einer Woche wiedergekommen sind, waren natürlich... war der Schlüssel überhaupt noch da? Nee, der Schlüssel war kaputt oder passte nicht mehr. Der passte nicht mehr, das Schloss war rausgebrochen, die Tür war halb eingetreten, wo ich wirklich denke, wie? Also man bekommt einen Schlüssel mit einem Zettel dran, wo drauf steht, gehe zu Koordinate sowieso. Nee, das stimmt so nicht, weil das habe ich auch gedacht. Da steht, gehe zu Koordinate sowieso, such den Eingang. Was er nämlich nicht wusste, ist ja nicht gerade mein bester Kumpel, aber es gab einen zweiten Eingang, durch den bin ich nämlich rein, weil ich dachte, was soll ich mit dem scheiß Schlüssel? Hier ist doch ein Eingang, nämlich unten durch die Schweineklappe. Und dann war ich da nämlich schon mal drin. So, jetzt passte das schon mal nicht. Dann sollte ich irgendwo, aber wenn du einen Schlüssel vorfindest und man dir sagt... Ich habe die Tür nicht gefunden, die ist ja, da muss ich von der anderen Seite rum. Du musstest einmal hinten rum, das ist wohl wahr. Ja, und ich kam von der anderen Seite und hab da einen Eingang. Jetzt habe ich gedacht, gut, was meint er denn jetzt mit dem Schlüssel? Hätte er sagen können, dass du ihn auch drinnen brauchst. Ja. Das war die eine Geschichte. Dann stand in der Beschreibung, du sollst nichts auseinanderbauen. Und dann ist aber, soll ich aber diese Schwarzlichtlampe, die rumliegt, die soll ich auseinanderbauen und die Batterie auseinanderschrauben. Das passt nicht zusammen. Richtig, da bin ich auch hängen geblieben. Das findet auch kein Mensch. Das ist doch nicht. Ich finde, die große Kunst bei solchen Caches, gerade bei Lost Places auch und schweren Verstecken, ist ja, dass du eine halbe Stunde suchst und dann diesen Erfolg hast. Also gerade so. die Wurst immer vor der Nase und du findest das doch noch. Und, ja, und in 12 Stationen in einem Haus mit 4 Räumen. Hast du die alleine gemacht? Oder? Ja, ich habe aber Station 3 aufgehört, aber das lag nicht am Cache. Ich glaube, das macht viel aus bei Lost Places, die soziale Komponente und vor allen Dingen natürlich auch das viele-Augen-Prinzip. Ja, natürlich. Du wenn hast, du mit einer größeren Gruppe losgehst, du gehst einfach auch mit einem anderen Bewusstsein ran. Da ergänzen sich Gedanken, da ergänzen sich natürlich, klar. Kommentare. Hast du da schon geguckt? Und, also es war nicht Schuld vom Crash. Es war einfach so, ich habe 3 Stationen gemacht, die habe ich alle gefunden. Und hatte echt, ich hatte einfach keine Lust mehr. Also das war auch nicht am Cache, sondern es war einfach das 50. Gebäude, in dem ich jetzt drinne war. Weil ich habe früher so viel Lost Places, ich habe immer Lost Places geliebt. Und gerade Häuser fand ich immer, das wurde immer weniger, weil zu viele Stationen auf zu wenig Raum, das funktioniert nicht. Ja. Das hat schon bei Dobanski in Rübke, wo jeder irgendwelche Stationen gefunden hat und noch gar nicht dran war, weil einfach in einem Raum irgendwie 10 Stationen untergebracht waren. Das war einfach zu viel. Ich fand Dobanski gut. Aber wir haben auch 4 Stück übersprungen. Ohne das haben wir erst am Ende gemerkt. Einfach weil wir waren da zu dritt drin. Ja. Die Deichgräfin war noch mit. Also erfahrene Leute. Hm. Wir waren auch relativ schnell durch, aber wir haben 4 Stück übersprungen und das haben wir am Ende erst so richtig begriffen. Ja. Weil einfach egal, wo du hingingst, war irgendwas. War eine Station. Da wäre weniger fast mehr gewesen, glaube ich. Also der war so auch gut, keine Frage. Wir haben den auch gut bewertet. Wir haben den auch, die Loks waren gut, gar keine Frage. Aber wenn ich dagegen zum Beispiel von Ado einen gemacht habe im Osten, oder Cosmic Bob, dann weiß ich den Unterschied. Ich habe allerdings immer so ein bisschen Vorbehalte, wenn das also in den Grenzbereich der Legalität geht. Das ist bei Häusern ja immer. Ja, ja. Dann mach mal wie Kevitsch. Zwischen Genie und Wahnsinn. Ich finde den Typen, ich kenne ihn gar nicht, aber ich finde seine Caches unglaublich geil. Ich würde aber niemanden unter 18 mitnehmen. Weil da muss wirklich jeder für sein Leben selbstverantwortlich sein. Also der hat mal, was es heute nicht mehr gibt, deswegen kann man es gut sagen, Kohlekraft. Da kamst du an Station 4 an und da war einfach so ein Gitter im Boden. Und da hast du, ein Gitter war aufgeflext. Na, es war wohl versehentlich vergessen worden, zuzuschweißen, sagen wir es mal so. Das konntest du hochheben. Und dann musstest du so eine Leiter 20 Meter runter. Das war der alte Unterteil vom Kohlekraftwerk praktisch. Wahnsinn. Die Leiter war schon heikel. Ich weiß, wir hatten den Sandmann mal mit, der wollte nicht viel weiter als bis da, weil der Beton bröselte auch schon überall. Aber das war eine so geile Location. Ja, klar. Aber also wenn du den mal liest, Mickiewicz ist immer interessant. Also du musst da wirklich mit allem rechnen, aber auch coole Caches. Also das ist auch so einer, der heftig macht. Aber gut, Caches hat sowieso jeder seinen eigenen Geschmack. Das kann man, finde das mal schwer zu bewerten. Also wie gesagt, Dubanski auch. Ja, fand ich klasse, aber hätte nicht ganz so viele Stationen sein müssen einfach. So. Was haben wir noch? Was hältst du denn von Hoeckers Buch? Du hast ja auch schon was von gehört. Ja, klar. Von dem zweiten? Von dem zweiten? Ja. Das zweite Buch, was ich von ihm gelesen habe, war die Autorallye mit so einem alten Mercedes. Das neue Buch jetzt vom Cachen. Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Also er hat ein richtiges Buch über das Cachen geschrieben, über Lost Places samt Bilder. Aha, nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich sag mal vorsichtig, ich frage das deswegen eigentlich und habe das mit aufgenommen, weil er jetzt eigentlich mit den Lost Places Geld macht. Das heißt, er macht eigentlich mit der Arbeit der Cacher Geld. Denn ja, nichts anderes passiert dabei. Das ist dann wieder nicht in Ordnung. Also, das erste Buch fand ich gut. Das ist meine Sicht. Spaß gemacht. Das ist meine Sicht. Also ja, jetzt ist nicht. Okay, aber es ist grenzwertig. Ja, das finde ich schwierig auch. Mich wundert, dass auch keiner meckert. Gut, vielleicht kennst du auch nicht so viel. Das erste Buch fand ich witzig. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das habe ich auch gehört. Also war jetzt nicht große Literatur. Nö. Aber er hat es witzig geschrieben, finde ich auch. Das erste hat mir auch gefallen. Oh, mach du mal, ich muss mal was trinken. Ach, das, mit den Fragen sind wir ja eigentlich auch durch, ne? Ja, den Auszug aus dem Profil hast du ja noch mit dazu gepackt. Den hatte ich noch mal zugepackt, um zu sehen. Das ist wirklich ein Genusscacher, ne? Passt natürlich auch. Hier steht Bike or the Car finds the most caches usually on Tuesday. Ja, das ist mir auch gefallen. Das wird aber nie genau. Und im August. Ja, aber man sieht, dass er kein Statistik-Cacher ist. Best Day, 30 Caches. Ja, das war hier die Runde von Sigibär. Ja. Ja, aber das sind alles Zahlen, die so eher bescheiden sind von daher. Da haben wir 30 Stück gemacht. Oder bester Monat 89. Also da merkt man wirklich, da lässt sich einer Zeit beim Cachen. Jo. Ja, das liegt ja auch ein bisschen daran, dass ich immer so ein bisschen gegen die Haltung meiner Familie ankämpfe, die das so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist immer, also wenn sie gar nicht können, ist immer ein bisschen doof, ja. Trackables sind nicht so deins, habe ich gesehen. Nö, ach. Hast du nicht so viel gegen? Also ich habe mich ein bisschen viel geärgert in der letzten Zeit. Ich habe ein paar selber rausgegeben und einer nach dem anderen ist da verschwunden. Münzen oder TBs? Beides. Beides. Also interessanterweise beides. Also Münzen verstehe ich ja noch. Ja, selbst ein TB, ich weiß nicht. In Markus falscher Großmutter lag dieser Riesenschnuller, dieses rote Monstrum, so ein großer Schnuller. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich, habe ich mitgenommen und habe gesagt, das ist eigentlich ein geiler TB. So, doch, Kettchen dran gehängt, Marke dran, als TB in Umlauf gegeben. Ist, glaube ich, 3 Stationen weit gekommen, war es weg. Ja, fand jemand besser zu Hause, wohl, weiß ich nicht. Das habe ich aber auch das Gefühl, dass das stimmt geworden ist. Also die letzten Coins von mir sind auch alle. Die letzte war jetzt hier die Dosenfischer-Coin, da hatte ich so eine Sonderedition, weil ich die ja schon ewig kenne, mit denen habe ich schon den ersten Cash damals gemacht. Und aus Nothing But Stones bis hier runter transportiert worden, 2.500 Kilometer, eine Station weiter noch gekommen. Und dann ja, das ist glaube, schade, ne? Ja. Und selber, ich nehme schon welche mit. Das mache ich mittlerweile auch weniger, die gräben die so oft. Sind die. Ja, also ich finde... Es gibt ja Leute, die Dinger dann selber von einem Cache zum nächsten tragen, damit dieses diese Coin dann Kilometer macht. Mm. Sei es drum. Kann man auch tun, ich finde es mir zu umständlich. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen gekriegt von einem Kind, oder in der Beschreibung stand dann drin, dass das zwei Coins sind oder zwei TBs sind, die ein Rennen machen von zwei Kindern aus Holland. Ah, ja. So, dann mache ich natürlich mit. Und ja, klar. Wenn ich jetzt bald nach Portugal fahre, nehme ich den nach Portugal mit, dann macht er halt Kilometer. Ne? TB, das mache ich. Über TB dran oder so kann man das irgendwie machen. Da gibt es irgendwie so eine richtige Seite für. Ja, die können, ja. Gut. Nee, Trackables. Ich finde auch, das wird... Gehört dazu, aber ist nicht maßgeblich. Gut, dass ich keinen mitgebracht habe. Wir verteilen ja mal, haben wir jetzt uns beschlossen, wir geben mal ein kleines Gastgeschenk hier für jeden Gast mit. Ich weiß ja, du bist ja so Techniker, da habe ich dir was zum Verbauen mitgebracht. Ah. Wir sagen jetzt aber nicht was, das wollen wir hier irgendwann im Buxtehude im Cache dann finden. Jawohl, okay. Eine Anleitung habe ich nicht mehr, aber brauchst du nur drücken, dann geht das. Ja, ist in Ordnung, bin ich gespannt. Einen haben wir davon verbaut, da kommen 3 Batterien, glaube ich, rein. Ja. Also die halten original, ja. Ja, das werde ich mal gucken, was ich da habe. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Also einer ist mir... Die konnte ich echt wegschmeißen, der war so voll Spinnen, innen. Ja, da haben wir ein Jahr Vogelkasten draußen, ja? Ja. Unglaublich. Sehr schön. Ja, da lässt sich bestimmt was mitmachen, ne? Ja, also deine letzten waren ja, ich finde ja Mysteries immer scheiße, auch bei dir ist mir egal. Das ist aber so ein Grundprinzip. Aber meine letzten waren doch gar keine Mysteries. Nee, deswegen, aber die letzten haben wir, das war ja groß, also hast ja nur die Loks auch gesehen. Also da haben ja, ich habe das auf mir wohl. Ich lasse mich bei Loks auch. Wenn mir die Caches gefallen, dann lasse ich mich auch... Ich fühlte mich rittergeschlagen. Ja, da fühle ich mich ausführlich... Als ich ein Kommentar bekam, wo nicht nur stand, wir haben es zum Glück gefunden. Ja, so ähnlich ist der Satz. Den kennen scheinbar schon alle. Das habe ich mir echt angewöhnt. Irgendwann haben mir gesagt, ich kann die Ola sogar verstehen, wenn sie beleidigt sind, wenn man was reinschreibt, was böse ist. Das ist ihr Cache. Und wenn ich schon weiß, das sind Ola, die da empfindlich mit sind mit der Kritik oder auch nicht... Ja, dann schreibe ich Standardrat rein, dann wissen, können sich ihren Teil denken, ich muss ja nicht böse werden, was soll das alles so. Aber wenn ich dann so Caches finde, also deine letzten haben wir, die fand ich geil, fand ich hier diesen letzten Tradi hier, der ist ja so abgebrüht. 20 Fuß. Ja, wobei die Hint-Qualität ehrlich gesagt nicht bei Flakkuddel ist, aber. Ich finde das sehr naheliegend. Nee, das sagte mir gar nichts, aber das war als Cacher, finde ich. Titel und Hint passen doch direkt zusammen. Ich weiß gar nicht, wie war der Titel denn? Ja, 20 Fuß. Ja? Weiß ich gar nicht mehr. 20 Fuß. Braucht die aber auch alles nicht. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, so eine Streckenfahrer mittlerweile mit dem Fahrrad. Und kam da an und also als Cacher sieht man es. Ja. Aber selbst dann guckt man noch mal irritiert ein zweites Mal hin. Muss ich ehrlich sagen, ich stand da erst. Nee, das kann nicht sein Ernst sein. Ich habe erst am Boden und so. Also ich will ja nicht zu viel sagen, aber. Also der hat mich. Ich finde das mal so, dieses beste Zeichen, dass ein Cache richtig gut ist, ist, wenn ich da stehe und sage, boah, dann war der gut. Der hat mich überrascht. So wie auch der. Hattest du die Balance jetzt gemacht? Ich glaube, irgendwer war noch da. Hatte ich den, glaube ich, auch mal geschrieben. Den musst du machen. Nee, den hattest du mir empfohlen, aber da war ich noch nicht. Kannst du auch mit Kindern machen, das ist jetzt wieder offen. Der war auch. Welches? Balance heißt der. Von Technologist. Ja, schon mal gehört. Den habe ich immer. Also der hat, das ist ein kleiner Multi, lass das 1,5 Kilometer sein. 3 Stationen plus Final. Und alle 3 Stationen hatten jetzt nichts, was einem vom Teller war. Bei allen drei Stationen habe ich noch nie vorher gesehen. Und alles waren so Geschicklichkeitsspiele. Das kann man ohne Spoilern sagen. Und aber wenn du zu doof zu dem Geschicklichkeitsspiel bist, und bei mir das ganz oft ist, hast du zu jeder Station noch eine Ausweichstation. Also, der war einfach, das finde ich so perfekt. Also den kannst du, den wirst du zu Ende bringen, auf jeden Fall. Mhm. Weil du die Ausweichstationen hast. Also das finde ich immer geil, wenn einer dafür sorgt. Die Hints sind vernünftig. Weil ich finde es einfach gut, echt auch Hints dazu zu schreiben bei manchen Caches, weil bevor sie dir den Wald zerfräsen, was soll denn das? Und wenn einer die Hints alle vorher anguckt, ja, macht doch auch nichts. Das ist doch seine Sache. Hint. Wir haben gestern so unser Erlebnis gehabt. War schon wieder was Kaputtes? Oder? Nein. Aber wir sind tief durch den Wald und doch nicht weitergekommen. Ja, tief durch den Wald ist ja heute ein schwieriges Thema. Das darf man ja nicht mehr. Kommt doch das niedersächsische, was Waldgesetz soll doch da, was weiß ich. Das habe also ich da wäre auch kein Reh mehr durchgegangen, wo wir gestern durch sind. Nee. Wobei ich mich damit nicht so schwer tue. Also Tierschutz ja, ich habe aber auch schon vor 5 Jahren, ehrlich gesagt, immer ein komisches Gefühl bei Nachtcaches gehabt. Also nicht aus Angst, weil es dunkel ist, sondern einfach, die Tiere taten mir irgendwie immer leid. Also das, da geht man doch mit einem schlechten Gewissen irgendwie, finde ich, durch. Und ansonsten muss ich über Tag und mal quer durch den Wald rennen können. Das ist mir scheißegal, ob das die Ruhezone ist, sorry, aber noch gehe ich als Mensch vor Ende. Das haben wir so ein Durch- und Durch-Jäger. Ja, sag ich ihm. Kein Problem. Ich sage mal, bei Jäger sage ich mal, ich bin in dem Moment bereit, mit dem vernünftig zu sprechen, indem er mir nicht immer was von Tierhege und Pflege erzählt, mit einer Knarre über den Arm. Also ich habe eine Situation mit einem Jäger, da habe ich eben gar nicht dran gedacht, aber das war, als ich eine Location gesucht habe für die, jetzt gibt es was auf die Ohren, wo man Musikstücke erraten muss. Und da war ich auch oben hinter Elsdorf irgendwo im Wald oder in einem kleinen Waldstück und da habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt und dann kam auch irgendwann ein Auto vorbei, ein Liebesauto mit einem Jäger drin. Und der war dann ganz höflich und sagte, also ich empfehle Ihnen, bleiben Sie aus den Waldstücken raus. Wir haben Jagdzeit, das muss so. Oh ja, okay. Dann. Bleiben Sie aus dem Wald raus, bleiben Sie auf den Wegen. Und gesagt, akzeptiere ich. Ich habe da auch noch eine Info für Sie. Da vorne neben der Straße liegt ein Kadaver. Da hat jemand also sich die Teile rausgeschnitten, die er haben wollte und den Rest da liegen lassen. Fand er gut, dass ich ihm das gesagt habe. Und insofern sind wir friedlich auseinandergegangen. Ich habe deswegen übrigens dieses jetzt gibt's auf die Ohren direkt an der Straße. Das ist ja irritiert etwas, ja. Direkt an der Straße, ja, ich weiß, aber das war da. Ja, wobei die Straße jetzt so eben. Da fährt einmal Tag ein Auto lang, glaube ich. Ja, da müssen wir noch mal hin, wir müssen noch mal das Döschen retten, da komme ich so nicht ran. Ihr könnt ja jetzt auch bald hier wieder richtig gut cashen, aber übrigens habe ich gerade heute irgendwie 5 Notifies oder so bekommen. Da wird ja richtig rausgehauen im Moment. Wobei die Qualität muss man mal abwarten, wie die ist. Da bin ich immer vorsichtig mit. Also da haben wir uns auch geändert. Eine Zeit lang haben wir tatsächlich wirklich jedes Döschen mitgenommen, sind wir eine Runde gefahren, 25 Minuten. Das lohnt nicht mehr, ne? Mittlerweile ist es gezielter. Das kam wirklich, das hat Ralf ja, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, mit diesem Mistvieh-Cash, mit dem Nordpol. Da hat es bei uns irgendwie, also zumindest bei mir, so Klick gemacht. Das macht einfach mehr Spaß, wenn ein Cache richtig durchdacht ist, wenn er in sich stimmig ist, wenn er liebevoll gestaltet ist. Dann kommt es nicht am Ende darauf an, dass du da 20 Dinge eintragen kannst, sondern du hast einen gemacht und du hast einen ist dann viel mehr wert. Ja. Ich muss mir den unbedingt, ich habe den immer noch nicht gemacht. Die Müsfies habe ich irgendwann aufgehört. Das ist nicht nur bei Müsfies so, das ist bei allen, die solche bauen. Motte macht das ja auch. Ich habe die ganz gerne gemacht und stehe da davor und bewundere auch diese handwerkliche Arbeit, zumal ich nun wirklich 2 linke Hände habe. Das ist echt beeindruckend für mich. Aber ich bin immer weggegangen und das ist gar nicht negativ gemeint, aber mir fehlte jedes Mal das Cash-Erlebnis. Also sorry, es war einfach, die meisten auf Müsli oder auch bei Motte ein bisschen versteckt, aber auch nicht doll. Du kommst dahin, bewunderst das Bauwerk, siehst aber relativ schnell, wo das ist. Also das ist so... Ja. Also... Das ist, deswegen sage ich ja, was man mag. Also ich bin zum Beispiel, die Lehr auf Zerberus ist für mich, das ist für mich Cachen. Verstecke, die schwer, aber fair sind. Ich muss mich durchs Unterholz wühlen. Ich muss durch ein paar Bunker durch. Aber alles auf erlaubtem Gelände. So, das ist für mich dann eben der Traum. Ne? Diese Bauwerke finde ich immer, Ja, ich gucke mir die an. Ich bewundere die auch tatsächlich, weil das ist ja teilweise Arbeiten, die sind schon toll. Ja, also gerade bei Mistfinger ist. Also aber wie gesagt, da fehlt mir dann. Irgendwas fehlt mir da. Ich kann es nicht mal richtig festzuhören, aber ich gehe da weg und ja. Und wenn sie dann noch so ganz urban sind, dann hört bei mir irgendwann auch der Spaß auf. Also dann heißt das immer, ja, die wissen alle Bescheid und dann drehe ich da irgendwann an der Straße. Ja, ja, ja. Und nee, weiß ich nicht, das ist ein. Wobei, wie gesagt, Handwerkskunst, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich ganz großes Kino. Aber den Nordpol muss ich wohl irgendwann auch nochmal. Aber die alle haben den, nur ich noch nicht. Ist ja auch doof. Aber der ist auch, hat ja mit Mystery gar nichts zu tun. Der ist einfach nur nett gemacht. Hm. Also die Ideen, die er da verwirklicht hat, sind einfach klasse. Ne? Also die erste Station, ja. Da fand ich echt genial. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist auch so. Ich glaube, ich muss da. Die erste Station, der Startpunkt, das ist ja noch U-Bahn. Das ist ja. Nee, ich meinte die erste Station. Also. Ja. Genau, also er geht eigentlich los mit Klarschrift. Das findet man eigentlich relativ schnell. Hm. Und dann die nächste Station, wo du aktiv werden musst, da wird es dann wirklich interessant und klasse. Und das ist dann auch nicht ganz so urban, wie man das sonst manchmal kennt. Bei ihm. Ich habe bei Bauwerken auch immer das Problem, die können ganz toll sein. Die Frage ist mir, wie lange hält das? Wir haben jetzt gerade hier diesen Hassemar, oder wie heißt der? Der legt hier ganz viele und ich finde die alle ganz nett. Und bei jedem zweiten, ich war jetzt mit Heike mit der Fahrradtour unterwegs, also wir haben eine Fahrradtour gemacht, haben die alle gemacht. Und bei jedem zweiten stehe ich schon mit ihr da und mir treten aber die Augen. Aber ich sage ihr schon, der hält keine 2 Wochen. Das ist mit dem 9-Volt-Block, stand ich, halt den dagegen, kam mir das Ding aber schon entgegen. Das war schon offen. Da hat schon wieder einer nicht richtig zugedrückt. So, da war das Ding schon kaputt und hat auch auf den 9-Volt-Block gar nicht mehr reagiert. Da fing er schon mit an. Dann hatte er jetzt einen, ohne zu viel beschreiben zu wollen, wo man so den rausholen musste aus dem Kasten. Das sieht ja jeder, wenn er vor Ort steht. Ich habe seine Zeichen nicht begriffen, Heike auch nicht. Wir haben eine Viertelstunde rumgeeiert, bis wir begriffen haben, was er eigentlich will. Und ich gestehe, wir haben Glück gehabt, dass wir nichts kaputt gemacht haben, weil ich echt vorsichtig war, weil ich wollte einen ganz anderen Weg gehen. Also da habe ich völlig anders gedacht wie er und das hätte fast geklappt. Mhm. Und hätte das geklappt, hätte er ihn wegschmeißen können. Ja. Also das sind alles so, ja, das ist nett. Auch das hier, der Verläufer macht auch solche. Der macht auch solche, aber der vom Verläufer, da sind ja welche bei, die sind wirklich gut und robust gemacht, da kannst du auch nichts falsch machen. Sein erster war der, wo ich dachte, oh, weißt du, wo da unten in der Box, das Ding war nach einer Woche schon kaputt. Ja. Gut, die Dinger sind, klar, sobald du ein bisschen Technik reinbringst, wird es schwierig. Ja. Das muss man dem Mist viel lassen. Er macht Technik auf die Robuste. Der hat also die Lötlampe immer in Betrieb und der hat. Ja, das ist bei ihm ja nahezu unzerstörbar, ja. Genau, ja. Also ich fand's gut bei ihm da. Und offensichtlich, das hält, scheint auch zu halten. Denn ich habe dann mir natürlich die Loks mal angeguckt. Den behält man ja drauf. Der hat halt nicht so wahnsinnig viele Reparatursituationen gehabt, wo er so mal irgendwie ohne Maintenance stand. Also muss ich mir unbedingt angucken. Aber ich finde sie heute halt schwierig. Also. Ich weiß auch, dass zum Beispiel bei dem Butcher hier, den hast du den schon gemacht? Nee. Der hat ja sehr, also bekannt ist ja, dass er durchsetzt mit Elektronik ist. Mhm. Und da ist es einfach so, dass sich viele sagen, es ist der fantastische Nachtcash, den es gibt. Da würde ich mich jetzt nicht ganz anschließen. Ich finde ihn sehr, sehr gut, ganz weit mit nach vorne. Aber es gibt auch viele, die sagen, es ist völlig scheiße. Und zwar hat er einfach bei denen nicht funktioniert. Es ist ja immer auch so ein Gesamterlebnis, wenn du so einen Cash machst. Ja. Und wenn der komplett funktioniert, das hatte ich das Glück, wir waren damals, weiß ich nicht, ziemlich weit vorne mit dabei. Mhm. Fantastisch. Mhm. Wenn da natürlich was nicht funktioniert, ja, dann ärgerst du dir natürlich unterwegs die Krätze an. Ja. Und schon kriegt er natürlich wieder. Also Technik ist immer, finde ich, heute schwierig, das noch einzusetzen. Mhm. Ja, man muss es, wenn man es geschickt macht und die Technik, die anfälligen Teile der Technik mitbringen lässt, dann funktioniert es wieder gut. Mhm. So gibt es ja Möglichkeiten, die eigene persönliche Taschenlampe zu benutzen, um eine Koordinate zu machen. Ja, klar. Solche Sachen, das finde ich gut. Funktioniert. Ja, wir hatten jetzt gerade am Wochenende wieder einen Nachtcache. Da haben wir auch zu viele gemacht. Ich war den nächsten Tag echt klinisch tot. Aber wir hatten gedacht, naja, wenn wir da schon hinfahren Richtung Bergedorf, machen wir ein paar mehr. Da war also ein Mini-Nachtcache bei. Da haben die den oben im Baum Seil über eine Umlenkrolle und dann musstest du ihn so runterlassen. Oh, natürlich war diese Umlenkrolle, war das Band natürlich sofort rausgeschnitten. Also das hätte ich vorher dran schreiben können, dass das nach zweimal passiert. Oh, dann ärgerst du natürlich auch nicht. Ich meine, obwohl kam ich das mit der Umlenkrolle auch schon gemacht habe und die scheint immer noch zu funktionieren. Ja, aber dann musst du oben irgendwie die Führungsschiene noch drüber machen. Das ist nicht, also ein, ja, da war nichts. Seil und Rolle müssen zueinander passen. Nee, da lief das Seil offen über die Rolle oben und das sind in bestimmt 10 Meter Höhe. Ja, und dieses Ding hing jetzt in 3,50 Meter. Ich habe Heike dann auf die Schultern genommen. Dann hat ihn das Schloss nicht aufgekriegt. Der hat die Heike dann eine Viertelstunde auf die Schultern. Ich liebe sie ja sehr, aber nach 10 Minuten fing ich an, drüber nachzudenken, wie ich sie da runterkriege. Ja, aber das war auch die Technik, das sahst du vorher, dass die nicht lange überleben. Deswegen bei diesem Hasselmeer, die Ideen finde ich alle gut, aber die meiste Technik davon, da habe ich so Befürchtungen, das übersteht nicht lange. Ja, das wird sich zeigen. Also, wir haben ja von dem neulich eher zufällig drei an einem Abend besucht und ich fahre neulich mit dem Tanta 77 los. Hast du das Sommercamp gemacht? Ja. Ja, den fand ich, das war der am wenigsten Technik, den fand ich am allergeilsten. Da musste ich was rummachen, körperlich bewegen, spielen, Heike konnte fangen. Wir hatten da echt unseren Spaß. Das Ding fand ich ja einfach, das fand ich den besten, den er gelegt hat, ehrlich gesagt. Obwohl der ja am einfachsten im Prinzip war. Ja, das war gut. Gewundert hat mich so ein bisschen der beim Parkhaus. Der war zwar als solches eigentlich nett versteckt, weil er sich wunderbar in die Umgebung einfügt. Ja, aber... Und so aussieht, als würde dieses Versteck dort so hingehören, wie es da ist. Ja. Das ist schon mal klasse, aber vier Überwachungskameras da drauf. Das, Ich habe erstmal, da habe ich zum Beispiel, einen Telefonjoker angerufen. Da habe ich als erstes einen Telefonjoker angerufen und gesagt, ist das da? Ich gehe da nicht hin, bevor ich mir nicht sicher bin, dass es das ist. Ja. Dann hat er mir gesagt, das ist da, also sorry, für so einen Cache habe ich kein Verständnis. Tut mir leid, aber da sitzen Leute vor diesen Kameras und ich verwette meinen Arsch drauf. Das dauert nicht lange, bis da mal der Falsche vor der Kamera sitzt, der das nicht mitbekommen hat. Obwohl, ich habe das ja auch, ich habe ja nur eine relativ simple Dose, die wirklich schon hunderte Mal gefunden worden ist, Spotter's Paradise. Die ist ja nun an diesem Spotter-Hügel bei uns an der Startbahn und 200 Meter weiter steht ja der Tower. Und irgendwann kriegte ich doch mal eine hausinterne Mail vom Tower. So, jetzt habe ich den auch endlich mal gemacht. Wir sehen ja immer die Idioten, die da rumfrickeln. Ja, aber das ist noch eine andere Geschichte. Da auf dem Spotterhügel, ja, da stehen die Leute halt rum. Ja, ja. Aber auf dem Parkhaus, ja, an Autos, die davor stehen und ich hüpfe da rum, oh nee, ey, das ist, nee, das, also die finde ich auch, die passen auch nicht mehr in die Zeit. Nee, es ist, Also alle anderen von ihm fand ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die halten, aber die Ideen waren alle klasse und auch teilweise toll umgesetzt. Ich meine, er stellt da ja richtig Geld in den Wald teilweise, muss man auch mal ganz klar sagen. Das heißt, aber, ich weiß ja nicht, wo er das Ding her hat, aber das eine Teil, was er da in den Wald gestellt hat, das kostet ihm original richtig Geld. Wollen Sie speziellen Tiefen das noch? Genau, das kann man ruhig sagen. Aber diese oben auf dem Parkdeck da, ja. Also die speziellen Tiefen der Sonne hat mir ja schon gefallen. Wir mussten wirklich überlegen, wir sind am ersten Abend hin, als das Ding veröffentlicht wurde, zwar ein paar Stunden danach. Ja, wir waren also keine FTF-Jäger mehr, aber das Ding war frisch. War das der umrahmte? Ja, genau. Ja. Und wir sind dorthin und so 20, 30 Meter vom Cache stoppten wir dann, weil wir uns erstmal wirklich Gedanken machen mussten, wie wir denn jetzt die nächsten Meter noch zurücklegen. Das noch deutlich nass wurde. Weil wir keine Autos mit hatten. Ja, das ist da immer, ja, weiß ich, stimmt. Aber es ging, wir sind trockenen Fußes angekommen. Und als wir dann fertig waren mit Loggen, was ja auch schon sehr spaßig war, man konnte auch nicht so ganz schnell ran dort ans Logbuch, da hieß es dann wirklich, okay, wie gehen wir zurück? Und wir sind dann wirklich mit der Nase auf dem Display über das Track-Protokoll zurückgelaufen, auf den Weg wieder zurückzulegen. Das war klasse. Ja, das war gut, Aber wobei genau das eigentliche Versteck da, wo das Logbuch dann ist, genau das finde ich schon wieder nicht gut. Naja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ne? Ja. T5 oder nicht? Nicht mal das. Also ja, das habe ich auch was gedacht. Okay, da kann man drüber streiten. Aber jetzt hast du ja, ohne zu viel zu spoilern, wenn ich jetzt Kind bin, dann schraube ich da an Elektrik rum. Das nächste Mal stehe ich hier irgendwo am HIV-Kasten, schraube ich auch mal rum. Da habe ich so Schmerzen mit. Genau wie immer, was ich immer heikel finde, ist so Caches in Vogelhäusern. Da tun mir die Vögel jetzt schon wieder leid fürs nächste Jahr. Da werden mit Sicherheit wieder zig Vogelhäuser ausgenommen, wo der Vogel nämlich drin sitzt. Ja, ist einfach so. Die Leute werden darauf trainiert. Oh, Vogelhaus, oh, kasch, kasch, kasch, kasch. Und da sind ja Leute bei, die da echt ohne Sinn und Verstand erstmal losgehen. Und da habe ich immer, kann gut gehen, aber... Ja, es achtet nicht jeder drauf, ob vorne dieses Einflugloch eben mit einer schwarzen Platte verschlossen ist. Ja, genau. Ach, wollte ich nochmal fragen, zählt denn eine Warthose bei dir dann auch schon für T5? Oder? Nö, alles, was ich mit Warthosen machen kann, kann ich auch mit Unterhosen machen. Also, nö, das für mich kein T5. Okay, ja, ist in Ordnung. Nö, das, nö. Ich habe heute gerade bei einem Horneburger Cash gelesen, der auch mit Warthose machbar ist. Das stand jetzt auch gerade drin, bei den jetzt spontan sommerlichen Temperaturen sind wir dann auch ohne Warthose. Ach, den oben unter der Brücke? Nee, ein Stück dahinter, von Maus. Ja, von 88. Ja, ja. Da will Heike, also jetzt machen wir es nicht mehr, aber da, wir wollten mit, Heike wollte mit Badeanzug da runter, das ist einfacher als mit der Hose. Weil du ja so wenig Platz hast zwischen Wasser und oben. Na, ich war da noch nicht, ich habe nur die Loks im Wasserstand. Also. Ja, also du hast, das ist also relativ schwierig, du musst schon so ein bisschen dich runterwirken, also damit das passt. Ich bin mit Warthose rein. Da war allerdings auch der Wasserstand relativ niedrig. Okay, weil sonst, wir haben gesagt, Heike, so, das heißt, ich besitze ja keine Warthose, ich habe ja eine Selbstbau-Warthose, die nicht ganz dicht ist, wie ich also leider verstanden habe. Ja, Kleinigkeiten sind immer noch. Heike kennt da keine Schmerzen. Wir haben auch, die Filme habe ich jetzt nicht mehr. Die ist auch bei 8 Grad, was haben wir, 7 oder 8 Grad minus, ist die da in der Äste unter die Brücke gegangen und hat die Kescher rausgeholt. Also die Äste hatte vorgestern etwa 9 Grad plus. Gefühl. Ja, also von daher, da hab ich drin gestanden. Von daher hat sie noch kein Problem damit. Ich gehe da auch nicht rein, also das ist mir zu geil. Nee, Warthose würde ich noch nicht als T5 sehen, weil wie gesagt, alles was du mit Warthose machen kannst, kannst du auch. Nee, T5 ist wirklich, wo ich zwingend ein Hilfsmittel brauche, ja. Ja, wobei Tee und Hilfsmittel ja nicht unbedingt das gleiche. Also wenn ich einen Imbusschlüssel als Hilfsmittel brauche. Ja, dann ist das tatsächlich T5 laut den Regeln. Ja, das ist schwierig. Ich seh, kann da hat ja mit Terrain eigentlich nichts zu tun, ne? Ja, dann im Vergleich zu dem, was wir beide gestern Abend erlebt haben, das war ja eigentlich auch ein T5er. Oben in einer Kiefer. Mhm. Ungefähr 10 Meter hoch. Welcher ist denn das? Downhill Nesträuber. Ey, du Sack, da solltest du das mit mir hin. Entschuldigung. Ach, schließlich. Der lag gestern mit auf der Route. Ach Mensch, da gehe ich nicht hoch. Das ist mir zu hoch. Also die Äste sind mir zu dünn. Und mir ist zu eng zwischen den Ästen. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, ach, kann man gut machen. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich macht man das mit Sicherung. Ja, kannst du gar nicht. Du kriegst da nichts hochgeworfen. Das habe ich mir angeguckt, habe ich gedacht, nehmen wir unsere Strickleiter. Ja, die behauptet haben, sie haben es mit Sicherung gemacht. Ja, ach Gott. Ja, stand jetzt gerade drin in den letzten Logs, dass da welche mit der üblichen Klettersicherung dort hoch sind. Ja, die machen das vielleicht aber auch mit Bandschlingen. Ist ja auch eine übliche Klettersicherung. Also du kannst ja eine Bandschlinge nehmen und immer weiter mit Bandschlingen hoch. Also würde ich auch verstehen. Ich bin so bis auf 6 Meter gewesen. Also ich habe meine Leiter mitgenommen. Bin dann so auf 6 Meter, also die Hälfte hatte ich wohl. Mhm. Die Äste waren mir zu dünn. Das Problem war, du konntest ja auch keine Pause machen. Ja, ja. Bei anderen Kletterbäumen setzt du dich irgendwo auf einen dicken Ast und atmest mal durch. Aber das sind alles so kleine Äste, wenn ich mich da drauf setze, wie ein Swingtanker oder was. Also da habe ich mich das erste Mal, dass ich echt beim Klettercache gesagt habe, da gehe ich nicht weiter. Das ist mir. Das ist für mich sowieso ein absolutes No-Go. Ja, jetzt muss ich ihn auch auf Ignore schmeißen. Weil ich habe aber ein gutes Gewissen. Sissy Cashen hin oder her, ich habe ein saugutes Gewissen. Ich war derjenige, der die Dose entdeckt hat von unten. Insofern. Also gerade auch Kletter, dieses Sissy Cashen im Gesülz, weißt du, wenn man da als Team losgeht und irgendeiner unterschreibt, also ich sag mal so, es gibt immer diese Regel, deine Unterschrift im Logbuch. Und wenn ich zu Hause sitze und einen Taxifahrer anrufe und den dazu kriege, dass der da hinfährt und da hochklettert und für mich unterschreibt, dann ist das sicherlich seltsam. Aber ich habe die Bedingungen des Caches erfüllt. Ende der Durchsage. Also es geht ja letztendlich darum, bist du selber mit dir zufrieden? Ja, genau. Oder bist du es nicht? Ja. Ja, wenn das mal so wäre. Es gibt ja leider viele Owner, die meinen, sie müssten nun bestimmen, wann ich zufrieden sein darf und wann nicht. Deswegen macht er ja nie ein Foto von sich darüber klettern. Wir schicken ihn ja hoch. Ich habe gesagt, ich bin bereit, eine zweite Leiter zu kaufen, mit der Strickleiter. Aber ich gehe nicht auf die zweite mehr. Also die 10 Meter mache ich vielleicht noch, aber für die zweite Leiter fühle ich mich eindeutig zu alt. Ich mache gerne die Sicherung, ich werfe alles hoch und ich kaufe das auch alles. Aber ich gehe nicht hoch. Und trotzdem lasse ich mich mit eintragen. Ich war damit bei, wir machen das als Team. Bis zu 10 Meter mache ich auch mal ab und zu einen hoch. Und dann ich kann damit leben. Also ich finde dieses Sissy Cash-Gesülz, ja, sollen sie doch sich einen drauf runterholen, wenn sie alle selber oben waren. Ich frage mich, wenn die dann gemeinsam Multi machen, ob sie dann auch, ob einer geht vor und sagt dann, ja, ich bin fertig, jetzt kannst du, und dann muss ich in der Station einzeln suchen. Ja, genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, richtig. Also echt absurd. Nee, also so diese Begriffe Ehre und Sissi und was ist so, das ist für mich alles so völlig absurd. Das ist so typisch deutsch, wo sich ja, gegenseitig was vorgeschrieben werden soll. Und Das ist wohl wahr. Nee, weiß ich auch nicht. Und ich habe meinen Spaß auch so beim Klettern. Wir sind ja meistens, haben wir dann noch Team Spike mit dabei. Das sieht dann immer sehr gefährlich aus, wenn wir in den Wald gehen, weil Team Spike mit hat den Pfeil und Bogen. Ja. Um das Seil hochzubringen. Und wenn ihr so mit Pfeil und Bogen Wald läuft, sieht das schon grundsätzlich merkwürdig aus. Es geht ja nichts über dieses Palfeld, das Problem anderer Leute fällt. Das funktioniert ja so saugut. Ja, das stimmt. Der Irrational, ist das der Irrational in Neukloster? Von Ralf. Ja. Den habe ich ja nun als FTF gemacht. Das war der, wo ich mit dem besoffenen Kopf dann die Lösung rausgefunden habe. Abends im Bett bin ich am Samstagmittag dann los, habe mir das angeguckt von Weitem und habe dann festgestellt, eigentlich, du bist ja wieder Schisser klettern, lieber nicht. Mhm. Bin dann wieder nach Hause und habe die Leiter eingepackt. Ich habe allerdings nicht so eine Faltleiter, sondern so eine Schiebeleiter. Ja, ja. Ja, diese Schiebeleiter in den Scharan rein, das passt so gerade eben. Dann habe ich sicherheitshalber meinen Sohn mitgenommen, weil ich alleine diese Schiebeleiter keine 500 Meter weit schleppe. Sondern sind wir zu zweit mit der Schiebeleiter unterm Arm durch den Kloster Forst gewatschelt. Glaubt mal nicht, dass irgendjemand sich darum gekümmert hätte. Wir haben zwar alle geguckt, aber keiner hat uns angesprochen, gefragt oder sonst was. Wir haben das Ding schon aufgestellt. Würde ich ja auch nicht. Also wenn ich Leute für verrückt halte, spreche ich sie auch nicht an. Genau, aber das witzig war eben, dass wir dann zu zweit an der Dose waren. Matti ist dann tatsächlich den offiziellen Weg gegangen und ich den inoffiziellen über die Leiter. Das war schon in Ordnung. Wir wurden uns halt auch noch nicht alle gefragt. Ne? Mit Pfeil und Bogen hat es auch noch keiner, weiß ich, ob das schon mal einer mitgekriegt hat, wenn Team Spike mit dabei war. Wir laufen jetzt immer, ich habe mir so ein, für den EOS so einen Koffer so zum Ziehen. Einen hatte ich übrig, da ist immer das Klettermaterial drin. Wir gehen immer in so einen Rollkoffer in den Wald. Jetzt sieht auch sehr merkwürdig aus, aber passt gut alles rein. Und hat auch noch nie einer. Na, geguckt haben die schon, die gehen dann meistens einen Umweg um uns. So, letztes Mal, der mit dem Hund ging plötzlich ganz woanders. Ich glaube, der hielt uns auch für völlig bescheuert. Aber so oft klettern wir auch nicht, von daher. Das passt natürlich auch überhaupt nicht zusammen. Dieses Bild, was die Leute vor sich haben, ist ja zwei Leute in Outdoor-Klamotten. So diese typischen braun und dunkelgrün und matt und alles. Und dann aber diesen gediegenen Koffer dabei. Ja, so ein Rollkoffer. Ein Rollkoffer durch den Wald, das passt überhaupt gar nicht. Und der ist wirklich schön groß, weil der für Kofferraum genau gedacht ist. Ja, ist alles drin. Ja, stimmt. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich? 1,5 Stunden? Mal gucken, ob wir noch aufnehmen. Nee, 1:1,7 haben wir jetzt aufgenommen. Haben wir jetzt noch Themen, oder? Müssen wir noch was Dringendes erzählen? Fällt euch nichts ein? Allerhöchstens die Anekdote, wie ich mit Ralf Zimmermann zusammen im Baumarkt stand, ohne es voneinander zu wissen. Wir waren auf der Suche nach Hilfsmitteln für das Hochwasser. Da hast du dich ja auch zu geäußert, aber für das Hochwasser. Und Ralf und ich hatten vorher miteinander telefoniert und gesagt, wir überlegen mal was. Dann irgendwann, aber nach der Arbeit, dann hat einer von uns den anderen angerufen und gesagt, ich stehe gerade im Baumarkt. Hast eine Idee? Wieso du stehst im Baumarkt? Ich stehe auch im Baumarkt. Wir standen tatsächlich in benachbarten Gängen im selben Baumarkt und haben miteinander telefoniert. Ja, der ist ja nicht lange gewesen, der Kächter. Ja. Nee, aber der hat uns irre viel Spaß gemacht. Wer hat den eigentlich? DNF? Der Schöne Savoy hat den, glaube ich, als SBA gelockt, ne? Ja, da gab es ein paar, die sich böse gut, da war einigen Keschern einfach ein Dorn im Auge. Er war ja rechtlich gesehen auch grenzwertig, gebe ich auch zu. Aber es waren halt auch viele Leute dabei, die hatten schon sich diverse Theorien bereitgelegt, wie sie denn jetzt an diesen ollen Paddling kommen. Nicht nur Theorien. Ja. Es gab ja auch keine echten Begründung für den SBA damals. Ja, eigentlich nicht. Aber gut, ein Reviewer ist angeschrieben worden mit einer Erklärung, wie der Cache dann aussieht, wie das Gebiet drumherum ist. Damit ist es nicht ganz okay, der hätte ihn dicht gemacht. Okay, kann man nicht gegen meckern, ist so. Schade ist es trotzdem, denn viele Leute haben einfach schon sich eben das Material besangesucht und wollten da nun ran und wollten den irgendwie kriegen. Und das Schöne war ja einfach, der war ja nur über einige Zeit ungefunden und es gab ja kein FTF dazu und die Leute wollten ran. Und letztendlich ist durch diese ganze Arie mit dem SBA und dem ganzen Gedöns in den Foren teilweise auch, ist das Ganze ja erst richtig hochgekommen. Ja, die Leute ja erst richtig zusammengebracht. Und ich meine, dass wir da dann noch so ein vorweihnachtliches Event gemacht haben, war dann die Krönung des Ganzen. Und dann haben auf einmal 30 Leute da. Da fing auch plötzlich an, die GOB-Crew mich zu bepöbeln. Warum weiß ich nicht. Die waren ja die Driver in der Sache. Naja. Er muss jetzt zu seinem zahndurchbrechenden Kind. Ja. Dann schließen wir jetzt einfach mal. Stunde 7, das reicht auch. Fragebogen haben wir durch. Ja. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hat Spaß gemacht. War gut. Mal gucken, ob es sowieso immer Spaß drüber zu gucken, ob es auch einer hört. Das Ding wollen wir bald verbaut sein. Ja, das müssen wir mal gucken, ne? Überlegen. Dann sagen wir Tschüss. Du sagst auch nochmal Tschüss. Tschüss. Marco, hören wir hinten schreien, das reicht.